Der Ausweg. Irgendwo im Süden, als es gerade anfing, Tag zu werden, stieg ein kleiner Affe auf die Palme, schwang eine schwere Kokosnuss in seiner Hand und schrie aus Leibeskräften. Das hörte ein Kamel, kam etwas näher, schaute zu ihm hoch und fragte: Was ist denn mit dir heute los? Ich warte auf den großen Elefanten. Dem knall ich eine mit der Kokosnuss, dass ihm der Schädel kracht und ihm Hören und Sehen vergeht. Das Kamel aber dachte: Was will er denn wirklich? Am Mittag kam ein Löwe, legte sich unter den Baum und wollte dösen. Da hörte er den kleinen Affen und fragte: Was ist denn mit dir heute los? Ich warte auf den großen Elefanten. Dem knall ich eine mit der Kokosnuss, dass ihm der Schädel kracht und ihm Hören und Sehen vergeht. Der Löwe aber dachte: Was will er denn wirklich? Am Nachmittag kam ein Nashorn, hörte den Affen schreien, wunderte sich und fragte: Was ist denn mit dir heute los? Ich warte auf den großen Elefanten. Dem knall ich eine mit der Kokosnuss, dass ihm der Schädel kracht und ihm Hören und Sehen vergeht. Das Nashorn aber dachte: Was will er denn wirklich? Am Abend kam der große Elefant, rieb sich an der Palme, griff mit dem Rüssel nach den Blättern und fraß. Doch oben im Baum saß der kleine Affe zusammengekauert und war mucksmäuschenstill. Dann schaute der große Elefant nach oben, sah den kleinen Affen und fragte: Was ist denn mit dir heute los? Nichts. Ich habe zwar heute etwas laut herumgebrüllt, aber das wirst du doch nicht ernst genommen haben. Der Elefant aber dachte: Was will er denn wirklich? Dann trompetete er seiner Herde und stapfte davon. Der kleine Affe saß noch lange still. Dann nahm er die Kokosnuss, kletterte auf den Boden und knallte sie gegen einen Stein, dass sie platzte. Dann trank er die Milch und aß die Frucht.